Der Kampf der Buchstaben, immense Gedanken, immens im Herzen, Reflexionen der Seele auf dem Papier in einen kontinuierlichen Kampf zu fleißen. Buden tragen manchmal die guten Texte, Buden tragen manchmal die guten Reden in einen kontinuierlichen Kampf. Um Wort zu bilden, in einen kontinuierlichen Kampf, um Sinn zu machen. Manchmal nicht so klar, einige andere, desperat in seinen Ausdruck. Navigieren ist Verwidungen, navigieren in gute Form, navigieren in Worten, navigieren mit dem Wind in Heck. Und manchmal verwittern der Sturm, der Kampf, der Buchstaben, und eine Wort zu bilden, und Diskurs zu bilden, und den guten Test zu bilden, Prose, Gedicht, Aufsatz. Immens in Gedanken, immens in Herzen, Reflexionen der Seele auf dem Papier. In einen kontinuierlichen Kampf zu fleißen. Bitte trage manchmal die gute Rain. Bitte trage manchmal die gute Erzählung.